Es ist klar, dass die Sozialisten die Kunst dafür umdefinieren müssen. Sie müssen die echte Kunst als bourgeois, reaktionär und rechts verteufeln, eindämmen, verflachen und degenerieren, und sie müssen echte Kunst durch falsche Kunst, durch Täuschung und Pervertierung ersetzen. So setzen sie Lüge, Hässlichkeit und das Böse an die Stelle des wahren, schönen, guten und öffnen die Herzen der Menschen für einen anderen Kommunikationskanal, nämlich den zum Gegenspieler Gottes. Daher stirbt die Kunst auch in den sozialistischen Systemen nicht ab. Der Grund dafür ist die Notwendigkeit, Kunst, insbesondere Musik, als Mittel der Gleichschaltung, Militarisierung, zum Hass und zur Gleichrichtung einzusetzen, damit die Menschen das mit sich machen lassen. Muss man sie glauben machen, dem ultimativ Guten zu dienen? Das geht nicht über Argumente, Logik. Auch eine perverse Logik ist eine Logik, wenn die Menschen ihre Verkehrtheit nicht durchdringen, und Propaganda allein. Das geht vor allem über Emotionen. Musik, insbesondere gute Musik, spricht die menschlichen Emotionen in einer Tiefe an, zu der kein anderes Instrument vordringen kann. Daher benötigen die Sozialisten genau das. Und es ermöglicht es sogar das Phänomen, dass die klassische Musik des 20. Jahrhunderts ohne den Einfluss russischer Komponisten wie Schostakowitsch und anderer gar nicht denkbar wäre. Julian Barnes kleine Romanbiografie über Schostakowitsch mit dem bezeichnenden Titel »Der Lärm der Zeit« gibt einen interessanten Einblick, wie sich ein musikalisches Genie unter dem Druck der sowjetischen Gleichschaltung und des stalinistischen Terrors Freiräume für gute Musik erkämpft, wissend, dass er auf einem Drahtseil balanciert, welches ihn jederzeit das Leben kosten kann. Sowohl die Nationalsozialisten als auch die Internationalsozialisten haben unterschiedliche Strategien entwickelt, Kunst für ihre menschenfeindlichen Zwecke einzusetzen. Die Nationalsozialisten interessierten sich nicht für gute Kunst. Sie mussten alles zerstören, was ihrem naiven Geschmack nicht entsprach, und erfanden daher das Wort entartete Kunst. Mit diesem Kunstgriff im wahrsten Sinne des Wortes zerstörten und enteigneten sie wahre, schöne und gute Kunst. Dem stellten sie dann entgegen, was sie für die Wiederentdeckung der Klassik hielten, was aber in Wahrheit nur eine komikhafte Verflachung derselben darstellte, deren unfassbar boshafte Lächerlichkeit in der Propaganda aufblitzte. Die Sowjets erfanden den sozialistischen Realismus, eine Art naive Malerei mit Schwulst und Bombast, Marschmusik auf Leinwand gewissermaßen. Die Nationalsozialisten waren beim Thema Gleichschaltung durch Musik sehr ähnlich gepolt, was Albert Einstein zu der Bemerkung veranlasste: Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. In unserem System demokratischen Verfalls können wir korrespondierend einen kulturellen Verfall beobachten. Manche Künstler oder Theaterregisseure produzieren Dinge, bei denen man nachgerade feststellen muss, dass sie offenbar noch nicht aus bestimmten frühkindlichen Phasen herausgefunden haben. In der Architektur läuft es nicht viel anders. In dem Gemeinschaftswerk liberal-konservativer Autoren Renovatio Europaeae, Erneuerung Europas, befasste sich ein eigenes Kapitel mit der Frage, warum das Abendland es noch wert sein sollte, verteidigt zu werden, wo es doch seit 100 Jahren durch Bausünden immer hässlicher geworden ist.